Facebook, das ist ein Netzwerk, wo man sich mit seinen Freunden gut austauschen kann. Man kann über Sachen reden. Also meistens mit Freunden geredet, weil in der Schule, dann war es so, dann konnte man halt nie so über so persönliche Sachen reden, sondern da haben immer andere zugehört und dann kann man halt da darüber reden. Dann mit den Leuten im Kontakt zu bleiben, ist ein bisschen schwer. Ich kann ja nicht jeden anrufen. Manche Leute wohnen in Mexiko, manche in Tschechien, manche so und so. Also habe ich dann Facebook gemacht, um mit den Leuten in Kontakt zu bleiben. In der Tat, Facebook ist ein Muss für die Generation Online, denn das soziale Netzwerk verbindet weltweit schon 800 Millionen Nutzer. Und längst nicht nur die jüngere Generation findet die Quatschbude samt persönlicher Visitenkarte sehr praktisch. Auch Ältere, sprich jene über 30, werden zunehmend zu Facebook-Fans. Facebook ist meines Erachtens ein Werkzeug. Und wie man ein Werkzeug bedient, bleibt jedem selbst vorbehalten. Ja, ansonsten, wir zwei haben uns über Facebook kennengelernt. Ich denke, dass die Schule, natürlich die Eltern auch, aber die Schule auch die Funktion hat, die Kinder aufzuklären. Und ich glaube, es soll ja auch ein zusätzliches Fach noch geben. Sozialkritisches, weiß ich nicht, auf jeden Fall. Netzwerken. Ja, genau. Die meisten allerdings nehmen die lästige Datenschutzdiskussion eher auf die leichte Schulter. Dass es mittlerweile verschiedene Sicherheitseinstellungen gibt, weiß zwar fast jeder. Doch warum es die überhaupt gibt, welche möglichen Gefahren im Facebook-Datengewirr da draußen lauern, darüber machen sich die wenigsten Gedanken. Während sich also die Nutzer millionenfach für Millionen Zuschauer am PC regelrecht entblättern, Fotos, familiäre Dinge, persönlichste Vorlieben und selbst pikanteste Details aller Welt kundtun, geben sich die Facebook-Geschäftsführungen schweigsam bis einsilbig. Mit Daten kann man eine Menge anstellen, man wird angreifbar, das wissen die Facebook-Leute nur zu genau und rücken nur raus, was sie unbedingt rausrücken müssen. So hat kürzlich ein österreichischer Jurastudent erst nach massivem Druck Auskunft von Facebook erhalten, was das Netzwerk denn so alles von ihm weiß. Der Student erhielt schließlich 1200 DIN A4 Seiten, auf denen alles geschrieben stand, was der junge Mann jemals in Facebook geschrieben, gepostet, gesendet, empfangen, kommentiert oder auch gelöscht hat. Ein lückenloses Verhaltensprofil. Denn gelöscht hat Facebook nichts und hat bereits mitgeteilt, alle Nutzerdaten für immer zu speichern. Auch auf welche Links der Nutzer klickt, was er sich anschaut und wo der Nutzer sich gerade aufhält. Ralf Michelfelder, leitender Kriminaldirektor, versucht durch Öffentlichkeitsarbeit, die Nutzer grundsätzlich zu mehr Datensensibilität zu erziehen. Unser Ansatz ist der, dass wir dadurch, dass eine Zensur im Netz faktisch nicht stattfinden kann, diese Zensur respektive diese Kontrolle vorverlagern muss zu der Person, die die Information ins Netz einstellt. Deshalb sind wir ganz intensiv an Schulen. Auskunft verweigert Facebook bislang zu dem neuen System der Gesichtserkennung, das via Facebook ermöglicht, Unbekannte, die fotografiert werden, vorhandenen Daten im Internet zuzuordnen. Der Bundestagsunterausschuss Neue Medien hat deshalb heute unter anderem den Europa-Datenschutzbeauftragten von Facebook Allen sowie den Bundesdatenschutzbeauftragten Peter Schaar nach Berlin eingeladen. Der Ausschuss will Klarheit darüber, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Datenkrake Facebook weiter in die Schranken zu weisen. Schaar? Die Frage ist allerdings, ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, den Datenschutz auch explizit ins Grundgesetz aufzunehmen. Wenn man darüber diskutiert und vielleicht wirklich dazu kommt, den Datenschutz als Grundrecht in unsere Verfassung zu schreiben, dann ist ganz deutlich, dass das ein ganz wichtiges Ziel ist, das verfolgt wird von unserem Gesetzgeber und das auch eine Leitlinie ist für staatliches Handeln allgemein, auch im Hinblick auf die Definition des Rahmens für den Umgang mit persönlichen Daten durch Private.